zu Reproduktionsarbeit, Reproduktionskrise. Ich könnte darüber jetzt ewig viel erzählen und will aber auch gar nicht so lange erzählen, oder weil ich auch gerne natürlich mir wünsche, dass ihr auch noch mitdiskutiert und genau wir Fragen haben und vielleicht auch in eine spannende Diskussion kommen können. Sollte es aber so sein, dass ihr jetzt während meines Vortrages Fragen habt und es euch so scheint, dass ihr unbedingt fragen müsst, damit ihr dem Vortrag weiter folgen könnt, fragt auf jeden Fall zwischendurch. Und ansonsten könnt ihr euch ja vielleicht einfach das merken oder aufschreiben oder sowas, und wir gehen danach in eine Diskussion, dass wir dann geschlossen so einen Diskussionsblock haben. Aber wie gesagt, wenn ihr jetzt irgendwas nicht versteht, dann signalisiert mir das auf jeden Fall, dann versuche ich darauf einzugehen. Genau. Die Grundlage, oder weswegen ich ja auch eingeladen wurde, es gab in der letzten AK so einen Artikel von mir auch zu sich dem Hände schmutzig machen in der Krise oder vor allem halt auch unsichtbare Themen oder Momente in der Krise vielleicht auch zu befragen oder die Notwendigkeit ernst zu nehmen, als radikale Linke auch unsichtbare Verhältnisse anzugehen. Deswegen vielleicht noch mal kurz vorweg, bevor ich ins Thema einsteige, was will ich eigentlich mit dieser Thematisierung von Reproduktionsarbeit in der Krise oder mit der Verwendung des Reproduktionskrisenbegriffes? Mir geht es darum, dass ich eine Analyse kapitalistischer Vergesellschaftung vornehmen möchte und auch eine radikale Kritik der politischen Ökonomie vornehmen möchte und daraus quasi dann auch eine umfassende Krisenanalyse möglich ist. Zur Transparenz halber möchte ich sagen, dass ich von den Kämpfen ausgehend denke, weil mir eine permanente abstrakte Ableitung vom Kapital, von den Kapitalbewegungen und den Logik und den Sachzwängen des Kapitals mich nicht allein befriedigt. Und ich glaube, dass es halt für eine politische Praxis wichtig ist, sowohl den Gegner genauestens zu kennen, als aber auch sich selber als handelnde Subjekte, als Subalterne sich selber auch quasi ernst zu nehmen. Und auch unsere eigene Praxis, die wir ja, auch wenn wir politisch organisiert sind oder auch in verschiedensten Projekten, sind wir ja auch politisch tätig, und das, finde ich, sollte man auch ernst nehmen selber. Derzeitige soziale Kämpfe dienen mir daher auch als Wegweiser. Und zwar soziale Kämpfe, die jetzt nicht nur hier in der BRD stattfinden, sondern vielleicht erstmal ist mein Bezugsrahmen Europa, auch wenn das natürlich mir klar ist, dass das nicht die ganze Welt ist. Diese sozialen Kämpfe dienen mir einmal als Wegweiser, um die Krise zu analysieren, um aber auch eine Strategie für eine Praxis hier aus der BRD entwickeln zu können. Es ist ja nun so, dass es seit langem nicht mehr so viele Generalstreiks und Streiks gab wie in den letzten Jahren. Trotz alledem scheint es ja so, als würden die ihre Schlagkraft verlieren. Das sieht man relativ gut an Griechenland, wo die ersten Generalstreiks vor ein paar Jahren eingeschlagen sind, wie eine Bombe quasi, also halt Massenbewegungen wirklich auf die Straße gebracht haben und auch deutliche Signale, deutliches Nein gegen autoritäre und neoliberale Durchsetzung von Troika und anderen europäischen Krisenregularien hervorgerufen haben. Aber sie sind irgendwie nicht mehr so richtig schlagkräftig. Und deswegen muss man sich vielleicht fragen, ob sie vielleicht irgendwie ihre Rolle, ihre Schlagkraft verlieren. Und außerdem ist es so, dass Generalstreiks und Streiks ja auch immer nur ein Mittel für nur einen ganz bestimmten Teil der Subalternen ist, um das mal zuzuspitzen, also eher für den weißen und männlicheren Teil, nämlich die, die halt in sowas Luxuriösen wie Normalarbeitsverhältnissen stecken oder halt in Arbeitsverhältnissen, wo es überhaupt die Möglichkeit eines Streiks oder Generalstreiks gibt. Auffallend ist meiner Meinung nach, dass es zahlreiche andere soziale Kämpfe in den letzten Jahren gibt, wie beispielsweise zahlreiche Platzbesetzungen, kollektive Verhinderungen von Zwangsräumungen in Spanien, nun in den letzten Monaten ja auch in Berlin, Aufbau von genossenschaftlichen Gesundheitszentren verschiedener politischer Couleur, beispielsweise in Griechenland, Besetzung von Theatern und Kinos in Italien, Besetzungswellen zur Schaffung von Wohnraum wie den Alexis-Besetzungen am 6. Dezember und eine weitere Besetzungswelle am 6. April in Rom, wo für Tausende von Menschen Wohnraum geschaffen worden ist. Aber auch die Massenproteste zur Verhinderung von Großbauprojekten wie die Schnellzugstrecke TAF oder die Goldminen Kalkidiki in Griechenland, aber auch Stuttgart 21 zeigen, das alles sind keine Kämpfe, die sich klassisch um Lohnarbeit drehen, das sind keine klassischen Arbeitskämpfe, sondern das alles sind Kämpfe in und um Reproduktionsverhältnisse, würde ich sagen. Und mehr denn je rücken in dieser Krise quasi Zuspitzung in unseren Lebensverhältnissen ins Zentrum. Was heißt das also nun für eine radikale Linke, wenn sich quasi die Kämpfe nicht mehr ausschließlich um die Lohnarbeit drehen oder nicht mehr nur um die Lohnarbeit drehen. Für mich heißt es, es ist Krise und das vermeintlich Private, außerhalb Stehende, nicht nur durch Lohnarbeit Vermittelte, muss hinterfragt werden, sichtbar gemacht werden. Ich stelle daher die Frage nach der Klassenzusammensetzung der Subalternen und stelle die wahre Arbeitskraft und damit das Subjekt in den Fokus meines Denkens. Nun kommt dieser Begriff soziale Reproduktionskrise ins Spiel. Dieser Begriff kursiert jetzt schon so ein paar Jahre in der akademischen Debatte, aber auch so in der Bewegungsdebatte. Meiner Meinung nach nützt mir, also ich benutze den, weil er mir nützlicher erscheint als beispielsweise der Begriff von Vielfachkrise oder multiple Krise, was mir so relativ waberig ist und so ein bisschen bla blub und alles. Also ich habe das Gefühl, soziale Reproduktionskrise dient mir sowohl politisch als aber auch analytisch am meisten. Was meint denn das eigentlich, soziale Reproduktionskrise? Es ist so, dass Finanzkrisen als Materialisierung komplexer ökonomischer Prozesse zu verstehen sind. Finanzkrisen sind aber meiner Meinung nach nur ein bestimmter Ausdruck einer kapitalistischen Produktions- und Reproduktionsweise in Krise. Die soziale Reproduktionskrise als Begriff oder als auch ja, als ein Begriff versucht, das Gerede von Finanzkrise und Schuldenkrise noch ein bisschen auszuweiten, weil Finanzkrise und Schuldenkrise halt auch zu kurz greift, um die Tiefe dieser gegenwärtigen Krise hinreichend verstehen zu können. Im Anschluss an Gabriele Winker kann festgehalten werden, dass die Krise der sozialen Reproduktion einen Widerspruch beschreibt, einmal zwischen der Profitmaximierung des Kapitals und der Reproduktion der wahren Arbeitskraft. Damit rückt quasi auch die Reproduktion der wahren Arbeitskraft hinein oder wird versucht quasi von einigen Wissenschaftlerinnen und auch Aktivistinnen in ein ökonomisches Verhältnis zurück. Also zu sagen, auch die Reproduktion der wahren Arbeitskraft ist ein ökonomisches Verhältnis und ist notwendig für die Funktionsweise dieser gesamten kapitalistischen Vergesellschaftung. Die wahre Arbeitskraft ist eine ganz besondere Ware. Und es ist ja nicht nur, also einige von euch haben vielleicht einen der großen blauen Bände aus den Marx-Engels-Werken gelesen. Das Kapitalband 1 beginnt nicht ohne Grund mit der Analyse der Ware, weil die Ware eine Voraussetzung ist für die kapitalistische Produktionsweise. Und wie gesagt, die wahre Arbeitskraft ist hierbei eine ganz besondere Ware. Der Begriff der sozialen Reproduktionskrise geht davon aus, dass sich die Widersprüche zwischen der Verwertung und dem Erhalt menschlicher Arbeitskraft ständig zuspitzen. Und das macht beispielsweise Gabriele Winker, aber auch andere Wissenschaftlerinnen, dadurch deutlich, dass sie sagen, die Zahl von Burnouts, von Depressionen, von psychischen Erkrankungen, aber auch physischen Erkrankungen steigt permanent an. Und es gibt eine zunehmende Schwierigkeit durch die Prekarisierung von Wohnen, Leben und Arbeit, sich zu reproduzieren und irgendwie sich halt selber wiederherzustellen. Stichwörter für uns hier vielleicht in einem deutschen Kontext ist, wie sichern wir uns ab, also mit welcher Gesundheitsvorsorge, wie können wir uns absichern im Alter, wie kann man sich versichern und absichern nach dem Studium ohne beispielsweise ein Normalarbeitsverhältnis. Und es ist ja nun auch so, durchaus auch im bundesdeutschen Kontext, wie wir wohnen, ist zumeist ganz und gar nicht nach unseren Bedürfnissen oder auch Lebens- und Arbeitsnotwendigkeiten organisiert. Das heißt, daraus entstehen auch zunehmende Widersprüche durch steigende Mieten und so weiter, die irgendwie bearbeitet werden müssen und die so die These, auch die quasi in dem Begriff soziale Reproduktionskrise liegt, da spitzen sich Widersprüche für den Menschen zu, das alles zu bewältigen. Da die menschliche Arbeitskraft funktional und elementar ist für die kapitalistische Produktionsweise, vermute ich und auch einige andere Genossinnen eine Zuspitzung des Widerspruchs für das Kapital. Denn es ist nun mal so, dass in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung, aber auch in der Diskussion der radikalen Linken, es ist leider immer so, dass man sich erst dann glaubwürdig macht, wenn man deutlich zeigt, wo und am besten auch in Zahlen die Widersprüche für das Kapital sind. Und deswegen hatten es beispielsweise auch feministische Ökonomen schon immer schwer, weil es halt eben auch Verhältnisse gibt, die vielleicht schwieriger zu erfassen sind als das klassische Lohnarbeitsverhältnis, die aber trotzdem eine gewisse Notwendigkeit haben oder notwendig sind für den Erhalt der kapitalistischen Produktionsweise. Nun versuchen wir also, einige dieser feministischen Ökonomen diese Widersprüche auch aufzuzeigen, damit wir uns auch glaubwürdig machen und in der Diskussion auch gehört werden. Gabriele Winker versucht dies zum Beispiel, indem sie nachzeichnet, wie sich in der BRD nach der Krise des Fordismus sogenannte Reproduktionsmodelle verändert haben. Reproduktionsmodelle sind Modelle, die durch den Staat, die Gesellschaft und die Produktionsweise quasi sich durchsetzen, verändern können, brüchig werden können, sich aber auch durchsetzen können. Beispielsweise war zu fordistischen Zeiten das männliche, bürgerliche familienernähre Modell ein so ein Reproduktionsmodell, wo quasi der männliche Familienvater ist arbeiten gegangen und hat dann quasi seinen Lohn bekommen und mit diesem Lohn hat sich quasi eine ganze Familie reproduzieren können. Ne? Also weil die Ehefrau ist nicht arbeiten gegangen, also nicht lohnarbeiten gegangen, hat einen quantitativ sehr hohen Anteil an Arbeit, unentlohnter Arbeit, nicht bezahlter Arbeit im Haushalt gemacht und so ist quasi konnte dieses Setting stabil bleiben während des Fordismus. Und Gabriele Winker zeigt nach, wie sich quasi dieses Modell, dieses Reproduktionsmodell in der Krise hin zu einer postfordistischen Produktionsweise auch verändert hat. Winkers These ist auch zugespitzt, dass die Krise der fordistischen Produktionsweise auch daher kam, weil für das Kapital dieses Modell zu teuer geworden ist. Man muss sich halt vorstellen, also wie viel Geld das auch quasi ist, also wie viel Lohn da tatsächlich auch an einen Arbeiter gezahlt worden ist, um eine ganze Familie zu reproduzieren. Und Gabriele Winkers These ist, dass, wie gesagt, die fordistische Krise auch daher rührt, weil für das Kapital dieses Reproduktionsmodell zu teuer geworden ist. Genau, und hier wird auch deutlich, wie sehr sich auch über den Staat patriarchale und heteronormative, aber auch elitäre Interessen durchsetzen und reorganisieren und quasi eine gesellschaftliche Bedingungen schaffen, aus der dann quasi eine kapitalistische Produktionsweise auch abgesichert funktionieren kann. Sehr wohl gehe ich darüber hinaus auch davon aus, dass Krisen für das Kapital, für verschiedene Kapitalfraktionen und verschiedene Kapitalfraktionierungen derzeit existent sind, wo das Europa der Herrschenden, welches meiner Meinung nach immer nur gleichzeitig durch ein Außen und Innen verstehbar ist, gehörig im Wanken ist. Nur ein paar Schlaglichter. Wir haben unregierbare Nationalstaaten im Süden. Also trotz der Wahlen im Februar in Italien hat es irgendwie monatelang gedauert, bis da eine Regierungskonstellation irgendwie sich jetzt gefunden hat. Und selbst das sagt jetzt nichts darüber aus, dass dieser Nationalstaat tatsächlich regiert wird. Und auch die alltäglichen Widersetzungen beispielsweise von Steuerzahlungen in Griechenland könnten beispielsweise meiner Meinung nach auch eine Krise für das Kapital auslösen oder sind zumindest auch Krisenmomente für das Kapital meiner Meinung nach. Mit der Setzung der Reproduktionskrise als Begriff für die politische und wissenschaftliche Debatte wird also die alte feministische Formel erneut eingeklagt, den Kapitalismus komplexer zu betrachten, wirklich radikal aufs und ums Ganze gehend anzugehen. Es bedarf also einer Annäherung der Krise von zwei Seiten. Nicht nur zu fragen, wo ist eine Krise für das Kapital, sondern auch danach zu fragen, wo ist quasi die subjektive Seite der Krise. Also wie sieht die subjektive Seite der Krise aus? Wo in unseren Lebens- und Arbeitsverhältnissen ist diese Krise auch sichtbar? Und ich denke, dass das auch gerade für eine radikale Linke in der BRD sehr wichtig ist, wo man auch diesem herrschenden Diskurs von die Krise sei nicht hier und hier sei alles Friede, Freude, Eierkuchen in der BRD, wo man dem was entgegensetzen kann, wenn wir tatsächlich auch anfangen würden, uns selber zu befragen und vielleicht auch an den Rändern der bundesdeutschen Gesellschaft anfangen würden zu fragen, dann würde man sehr deutlich wahrscheinlich auch sehen, dass diese Krise auch hierzulande vonstatten geht und auch seine Auswirkungen hat. Was heißt das also, wenn man sagt, als antikapitalistische Bewegung, da ist eine Krise und wir wollen das angehen, dann muss man genau den Kapitalismus versuchen zu analysieren und wie gesagt meiner Meinung nach auch das ein bisschen umfangreicher tun, als das teilweise geschieht in der radikalen Linken. Man muss festhalten, dass der Kapitalismus im Gegensatz zu Subsistenzwirtschaft eine erweiterte Reproduktion ist. Eine erweiterte Reproduktion heißt, dass sich das kapitalistische System immer wieder dank Ideologie, eines Nationalstaates und einer dominanten Produktionsweise wiederherstellt. Ich würde hier ergänzen, halt auch dank von spezifischen Reproduktionsweisen. Ein Beispiel ist zum Beispiel in Italien, würde ich sagen, dass die nationale Ökonomie zu einem Großteil quasi auf dem Einsatz entrechteter migrantischer Arbeitskraft im Privathaushalt basiert, weil quasi solche Absicherungen wie Kindergarten oder halt also sowohl irgendwie Sorge und Pflege im Vorschulalter als aber auch von Rentnerinnen und Pensionierten, also alten Menschen, ist quasi nicht sozialstaatlich abgesichert. Dafür bedarf es eine informelle Ökonomie, wo, wie gesagt, massiv migrantische, weibliche, entrechtete Arbeitskräfte in den Privathaushalten eingesetzt werden. Das heißt, solche Funktionsweisen, solche Modelle, solche Reproduktionsmodelle sichern, wie gesagt, auch die erweiterte Reproduktion des kapitalistischen Systems ab. Die radikale Linke, oder ich bin ja auch selber Teil davon, ja, sagen ja immer, diese Krise ist jetzt nichts Neues, aber die Krise ist quasi nur erstmal eine Zuspitzung von einem kapitalistischen System, was eigentlich permanent auch krisenhaft ist. Und deswegen sagen wir, dass im Kapitalismus die Krisen auch immer aus dem System heraus entstehen und auch vor der Krise quasi die Widersprüche und Konflikte angelegt sind im System. Eine Kapitalismuskritik muss deswegen immer kategorial sein. Was heißt das für eine sozialrevolutionäre Praxis in der Krise? Das heißt, dass wir auch gesellschaftliche Wechselverhältnisse sichtbar machen müssen und hier vielleicht auch gucken müssen, wo Konflikte sichtbarer gemacht werden können und wo vielleicht auch verschiedene Kämpfe, die vielleicht noch unvermittelt nebeneinander stehen, vielleicht auch symbiotisch zusammengebracht werden könnten und dadurch auch mehr, also einen größeren Konflikt entbrennen könnten. Das Kapital bedarf also einer erweiterten Reproduktion, um seine Gesellschaftsform stets zu konstituieren und die kapitalistische Produktionsweise abzusichern. Dies geschieht beispielsweise durch die Verdingung durch Lohnarbeit, aber auch in der Schule, in der Universität, durch den Nationalstaat abgesichert in Form von Gesetzen und Verträgen. Von daher muss meiner Meinung nach in der Krise genau nach diesen vielfältigen Bedingungen und Formen gefragt werden, die die kapitalistische Produktionsweise ermöglichen und absichern. Darauf aufbauend kann dann gefragt werden, wo die Widersprüche stecken und wie diese beschaffen sind. Wenn wir die kapitalistischen Bedingungen also hinterfragen wollen, um sie anzugehen, kann meiner Meinung nach nicht bei Lohnarbeit, Kapital und Staat stehen geblieben werden. Lohnarbeit hat zwei Seiten, wovon eine stets unsichtbar ist. Die eine ist die Form, ist die in der Form der wahren Arbeitskraft, die in einer formellen oder in einer informellen Form vom Arbeitsvertrag produktiv schafft. Aus ihrer gegenständlichen Arbeit wird ein Teil als Lohn an den Arbeiter und an die Arbeiterin ausgezahlt und ein Teil wird quasi von dem Kapital als Mehrwert angeeignet und wird zu Profit. Die unbedingte Voraussetzung all dessen ist aber die wahre Arbeitskraft. Und eben diese muss sich scheinbar außerhalb des kapitalistischen Produktionszykluses reproduzieren. Und darüber wird aber sehr, sehr selten geredet, wie quasi sich diese wahre Arbeitskraft, die ja offenbar so existent und so notwendig quasi ist für den gesamten Laden namens Kapitalismus, darüber wird sehr selten geredet und auch wie das funktioniert, welche Tätigkeiten es sind, das ist alles unsichtbar. Der Begriff der sozialen Reproduktionskrise versucht natürlich vor allem auch das ins Licht zu rücken. Denn die wahre Arbeitskraft reproduziert sich durch Reproduktionsarbeit. Historisch ist das bekannt quasi als Haus- und Sorgearbeit und ist quasi auch schon Gegenstand jahrzehntelanger Debatten, die immer wieder Feministinnen und also verschiedene Teile feministischer Bewegungen eingeklagt haben. Reproduktionsarbeiten beschreibt eine ständige oder die ständige Wiederherstellung der wahren Arbeitskraft, des Arbeitsvermögens, menschlichen Lebens und der Befriedigung von Bedürfnissen. Bedingungen, unter denen diese Reproduktionsarbeit stattfinden, sind widersprüchlich und verweisen auf Herrschaftsverhältnisse. Ein paar Charakteristika für mich, was Reproduktionsarbeit ist, ist einmal, dass sie unentlohnt ist. Und ich sage explizit unentlohnt und nicht, dass sie nicht bezahlt ist, weil Das ist so ein bisschen schwierig. Teilweise sind ja auch Arbeiten von Haus- und Sorgearbeit mittlerweile, also im Wandel vom Fordismus zum Postfordismus beispielsweise auch kommodifiziert worden. Wir haben zum Beispiel heute große Branchen von Pflege- und Sorgeeinrichtungen, die ehemals quasi unbezahlte Arbeit ja heute quasi in einem kommodifizierten Sektor unterworfen haben und die heute auch Lohnarbeit sind. Mir geht es jetzt tatsächlich bei der Reproduktionsarbeit um die unentlohnten Formen von Reproduktionsarbeiten, die auch heute noch unentlohnt sind, also die im Haushalt zum Beispiel stattfinden, also Großziehen von Kindern, aber auch die Sorge um alte Familien oder Freunde und so weiter und so fort, die halt wie gesagt nicht die Form von kommodifizierter Lohnarbeit angenommen haben. Außerdem ist Reproduktionsarbeit geschlechtlich und rassistisch strukturiert. Sie findet tendenziell im Privaten statt und ist dadurch tendenziell unsichtbar. Und sie ist wenig bis gar nicht mehrwertschaffend. Das ist wichtig, um das auch nochmal zu sagen, weil das halt auch so Gegenstand immer der alten Debatte rund um Reproduktionsarbeit oder war. Und inwieweit es quasi jetzt Gegenstand auch der Kapitalakkumulation ist oder nicht. Ich will das jetzt auch gar nicht so lange ausholen, wir können da vielleicht in der Diskussion nochmal drauf eingehen, aber die Bandbreite geht von einmal den italienischen Feministinnen, die in den 60er, 70er Jahren angeführt von Maria della Costa eingeklagt haben, dass quasi der Ursprung der Mehrwertproduktion eben die Reproduktionsarbeit von Frauen ist. Das ist so das eine Extrem, bis hin quasi zur Diskussion derzeit, dass da sowas wie Mehrwerttransfere stattfinden und so weiter und so fort. Also nur um euch die Bandbreite der Debatte darzustellen. Wichtig ist, wie gesagt, vor allem, dass diese Arbeit unentlohnt, tendenziell im Privaten und unsichtbar ist und vor allem halt geschlechtlich und rassistisch strukturiert stattfindet. Diese Arbeit wird größtenteils von Frauen unentlohnt getan und dies kann man auch nicht nur ausschließlich über die Entstehung der kapitalistischen Produktionsweise erklären, sondern muss da natürlich auch die Frage nach anderen Herrschaftsverhältnissen stellen an dieser Stelle. Ich glaube, dass diese notwendige Arbeit unbedingt als radikale Linke oder von der radikalen Linken thematisiert gehört und politisiert werden muss. Weil ohne diese Arbeiten alles stillstehen würde, ist aber, wie wir ja auch wissen, ist es aber auch sehr, sehr schwierig, in dieser Arbeit oder in diesem Feld zu organisieren oder sowas wie Gegenmacht oder sowas zu organisieren, weil sie, wie gesagt, häufig in einem Bereich stattfindet, der außerhalb politischer Handlungsspielräume liegt, nämlich häufig im Privaten, also in Familieneinheiten, in einem Feld, was quasi zumindest auch für uns als deutsche Linke unzulänglich ist oder wir da sehr, sehr schwer rankommen. Eine antikapitalistische Kritik muss außerdem auch die bürgerliche Ideologie permanent angreifen. Denn es ist nun mal so, dass staatliche Formen die kapitalistische Produktions- und Reproduktionsweise über beispielsweise Absicherung heteronormativer Reproduktionsmodelle durch beispielsweise Steuervorteile oder Eheverträge absichern. Die bürgerlich-patriarchale Trennung von öffentlich und privat, die in der Form des Rechts und des Nationalstaats eingelassen sind, macht sich das Kapital hier auch stets und ständig zunutze. Beispielsweise durch die Ungleichverteilung von Lohnarbeit, aber auch, wie wir sehr gut sehen können, an elitären und reaktionären Reformvorschlägen, wie zum Beispiel durch das Betreuungsgeld oder auch Hartz IV. Dies alles sichert quasi eine konservative Elite ab und reorganisiert sich auch über den Staat. Ich glaube, dass es wichtig ist, das als radikale Linke zurückzudrängen und aufzubrechen. Und es braucht quasi eine kollektive Wiederaneignung des Öffentlichen. Und das ist jetzt auch keine neue Forderung. Feministinnen haben quasi mit dem Ruf, das Private ist politisch oder das Persönliche ist politisch, genau das permanent eingeklagt. Und ich sehe aber jetzt gerade in der Krise nochmal eine erneute Notwendigkeit oder nochmal viel schärfer, dass halt das Private thematisiert werden muss und das Private ins Öffentliche geschoben werden muss oder wie gesagt vermeintlich individualisierte Konflikte oder Widersprüche unbedingt kollektiv thematisiert werden müssen und ins Öffentliche gedrängt werden müssen. Auch deswegen, weil man, glaube ich, in dieser Krise sehr gut auch sehen kann, wie so eine doppelte Privatisierung stattfindet. Einmal eine Privatisierung hin zu, also noch mehr Privatisierung von Bildung, Gesundheit und so weiter und so fort, aber auch eine Privatisierung quasi wieder zurück ins Private, also zurück ins Familiäre, zurück ins kleine Häuschen und so weiter und so fort. Und ich denke, gerade deswegen ist es wichtig, das Öffentliche unbedingt zu politisieren. Dieses Aufbrechen muss aber, glaube ich, gelernt werden. Also ich glaube, in der BRD muss Widerstand und gerade kollektive Wiederaneignung wieder gelernt werden oder erlernt werden. Es müssen Formen erlernt werden oder wir müssen Formen finden, in der so eine kollektive Wiederaneignung stattfinden kann. Auch weil wir es, glaube ich, in der BRD mit einem ganz speziellen neoliberalen Individualismus zu tun haben und auch nochmal mit einem viel stärker ideologischen Gegner als vielleicht in anderen Ländern. Nicht zuletzt, denke ich, sind die Kämpfe und Commons-Bewegung, Kämpfe also um die Beni Comuni, die öffentlichen Gemeingüter, gute Wegweiser und Zeichen auch aus den südeuropäischen Ländern, an denen wir uns orientieren könnten. Genau. Ich würde jetzt noch ein paar Sachen zu ein paar Praxisideen oder ein paar Schlaglichter hin zu was tun, auch wenn ich da natürlich keine fertige Antwort leider habe, aber euch dazu noch was erzählen und dann könnten wir vielleicht in die Diskussion gehen. Also ich habe ja schon mal davon gesprochen, dass ich glaube, dass es Klassenanalysen braucht. Irgendwie habe ich mich sehr darüber echauffiert, dass die Freundin der klassenlosen Gesellschaft in der AK so doll darüber geredet haben, dass derzeit in der Analyse und Kritik in der Zeitschrift, die haben sehr doll darüber geredet, dass es derzeit das Wichtigste sei, quasi eine Spaltung zwischen Anti-Autoritären und Etatisten zu befördern. Und ich halte das irgendwie für ganz schön, ganz schön borniert, möchte ich fast sagen, weil ich glaube, dass die Krise und die Kämpfe uns zu ganz anderen Notwendigkeiten zwingen, nämlich irgendwie handlungsfähig zu werden und sichtbar zu werden hier in der BRD. Und ich glaube, dass wir darüber mal, also viel eher mal über sowas reden sollten, wie in welcher Klassenlage sind wir eigentlich? Sind wir eigentlich sowas noch wie eine Klasse? Was ist denn das eigentlich? Also weil permanent redet die Linksradikale immer noch von Klassenkampf und so weiter und so fort, ohne dass wir eigentlich mal selber davon reden, wo wir uns da drin eigentlich zu verorten haben und wo wir da eigentlich selber sind. Und deswegen, auch wenn wir als interventionistische Linke, wo ich auch aktiv bin und organisiert bin in Berlin, sicherlich auch immer uns auf die Fahnen geschrieben haben, dass wir aus einer autonomen Bewegung lernen wollen, habe ich da ein bisschen das Gefühl, dass uns die Krise auch wieder zwingt, tatsächlich so ein paar Fragen der autonomen Bewegung uns wieder auf die Tagesordnung zu stellen und uns tatsächlich auch selbst zu befragen, in welchen Lebens- und Arbeitsverhältnissen wir eigentlich stecken und wie wir irgendwie eine Praxis daraus entwickeln können. Wir haben großes Glück in Berlin, dass wir da eine tolle AG haben, eine gruppenübergreifende AG, nämlich die Queer-Feminismus AG, die bei uns gerade eine Selbstbefragung anstellt. Also wir quasi innerhalb unserer Organisierung uns quasi gerade selbst befragen zu unseren Lebens- und Arbeitsverhältnissen und zu unseren Reproduktionsverhältnissen. Ich glaube, das ist ein richtiger Schritt, der notwendig ist. Ich glaube nämlich, dass wir Strategien entwickeln müssen, wie wir es quasi hinkriegen, einmal weitere Zugriffe des Kapitals abzuwehren und gleichzeitig uns aber auch für Selbstorganisation und Selbstorganisierung aufzustellen und zu organisieren. Dabei geht es mir aber nicht um Vorschläge, die alleine wieder nur so selbstreferenziell nur die Szene betreffen können, sondern mir geht es tatsächlich um Möglichkeiten und Bilder, die wir schaffen sollten, die sich möglicherweise oder die sich potenziell zivilgesellschaftlich auch verallgemeinern ließen könnten. Also mit denen wir tatsächlich als radikale Linke auch vorangehen könnten und auch also einmal mehr werden können und b, tatsächlich auch existenzielle Fragen auch irgendwie beantworten können und tatsächlich auch an den Bedürfnissen und Notwendigkeiten von Menschen ansetzen könnten. Ich glaube, dass es dafür einen Konflikt und eine Konsenssuche nach innen und außen bedarf, um sich im Standpunkt zu radikalisieren. Und genau, diese Konflikt- und Konsenssuche nach innen meine ich einmal innerhalb unserer Organisierung, unserer Gruppen, unserer politischen Projekte und dann aber halt nach außen auch, also damit auch irgendwie selbstbewusst quasi nach außen treten und quasi möglicherweise andere zivilgesellschaftliche Akteure dafür auch noch zu gewinnen. Ein Beispiel dafür, was auch in der AK, also in dem Artikel kurz vorgekommen ist, ist für mich die Diskussion um lebensnahe Notwendigkeiten, davon habe ich eben schon mal kurz gesprochen, und da fällt mir immer wieder die Diskussion um Kindergartenplätze ein. Das mag jetzt relativ banal klingen so und vielleicht auch irgendwie natürlich auch reformistisch, aber mir ist in den letzten Monaten aufgefallen, dass ich wirklich es leid bin, mich permanent als Frau vor männlichen Genossen rechtfertigen zu müssen, warum ich es für eine notwendige Frage für eine sozialrevolutionäre Organisierung halte, und ich bin es auch leid, mich permanent rechtfertigen zu müssen, also meinen Standpunkt rechtfertigen zu müssen, weil auch ich bin in diese Welt hineingeboren worden, wurde nicht gefragt, ob ich als Frau als zu einer Frau gemacht werden möchte oder nicht, und deswegen finde ich, sind das Punkte, die man tatsächlich mal diskutieren sollte, und natürlich sind die sehr konfliktgeladen, aber ich möchte die gerne auch und unbedingt auch in meinen gemischtgeschlechtlichen Organisierungen diskutieren, um sich gemeinsam halt zu radikalisieren im Standpunkt. Weil es ist nun mal so, dass sozialer Druck unterschiedlich stark auf den Schultern von uns liegt. Und ich habe eben schon mal angesprochen, dass beispielsweise Reproduktionsarbeit geschlechtlich und rassistisch strukturiert ist. Das heißt, dass natürlich sozialer Druck halt auch verschieden aufgeteilt ist. Und wenn es dann halt so ist, dass Frauen vielleicht teilweise nochmal ganz andere Existenzfragen zu stellen haben, dann finde ich auch nicht, dass die irgendwie individualisiert beantwortet werden müssen, sondern ich wünsche mir, dass meine sozialrevolutionäre Organisierung, meine Organisierung, dass die gemeinsam bearbeitet werden, dass man sich gemeinsam auch im Standpunkt radikalisiert. Und deswegen glaube ich, dass das so Punkte wären, die tatsächlich mal ganz gut wären, innerhalb der Linksradikalen diese zu diskutieren. Außerdem ist es so, dass im März 2014 eine Care Revolution Konferenz stattfinden wird, eine Aktionskonferenz in Berlin wahrscheinlich, aber vielleicht auch irgendwo zentraler in Deutschland. Das ist angestoßen worden von vor allem Gabriele Winker und dem Arbeitskreis Reproduktion. Das ist so ein Arbeitskreis, also ich bin da auch mit drin, wo noch verschiedene andere Aktivistinnen und junge und auch ältere Akademikerinnen und Akademiker drin sind. Und hier versuchen wir verschiedene Akteure, Arbeitende in entlohnten und nicht entlohnten Repro- und Care-Feldern quasi zusammenzubringen, einen Austausch zu ermöglichen, aber halt auch vor allem Ausschau zu halten nach einer möglichen gemeinsamen Praxis, also wo eventuell auch Verknüpfungen liegen können. Hier mobilisieren wir verschiedene feministische Arbeitskreise, Beschäftigte aus Pflege- und Gesundheitsbetrieben und auch queer-feministische Gruppen, fragen aber zum Beispiel auch Gruppen, die derzeit aktiv sind in Bewegung zu Recht auf Stadt und zu Wohn- und Mietverhältnissen, weil das natürlich auch Reproduktionsverhältnisse sind und sich da auch einiges zuzuspitzen scheint. Genau, und hier wird halt quasi, wollen wir versuchen, verschiedene Kämpfe zusammenzubringen und wie gesagt, klassische Care und so die Domestic Work mit beispielsweise Kämpfen um Wohnraum zu verknüpfen und schlagkräftiger zu machen. Außerdem glaube ich, dass ganz gute Beispiele aus Südeuropa, aus den derzeitigen Kämpfen, uns auch zeigen, wie wir Produktion und Reproduktion jenseits von Staat und Kapital denken können, wie das organisierbar ist und wie es auch zu unterstützen ist. Beispielsweise zeigt sich in Thessaloniki, wo gerade eine Fabrik, also von Viome, in einer Struktur von Arbeitern und Solidaritätsstruktur außerhalb der Fabrik quasi die Produktion von Baumaterialien wieder aufgenommen haben, und zwar selbstverwaltet. Mittlerweile ist es so, dass sie die Produktion auf Reinigungsmittel umgestellt haben, um quasi sich auch einzufügen in die lokalen, aber auch überregionalen solidarischen Ökonomien. Und ich finde das ganz spannend, weil da trifft also trifft irgendwie Produktion so ein bisschen Reproduktion, also finde ich. Also wenn quasi eine selbstverwaltete Produktion gibt und nun die Frage offen steht, wie quasi diese Güter verteilt, umverteilt werden können und wenn quasi auch die Frage nach der Produktion nicht von einer Person oder einer Chefetage entschieden wird, sondern halt in einem quasi kollektiven Rat, also der Arbeiter und halt diese Solidaritätsstruktur gemeinsam entschieden wird, was es denn braucht, was produziert werden muss. Und das finde ich recht spannend und ich finde, daran könnte man sich orientieren und auch gucken, wo nützliche Solidaritätsarbeit quasi geleistet werden könnte. Genau. Ich glaube, dass hier Handlungsspielräume liegen, also jenseits auch von Blockupy oder M31, solidarisch tätig zu werden. Weiterhin stellt sich die Frage, wie wir Bewegungen und Vernetzungen verschiedener Bewegungen um Vergesellschaftung von unten grenzüberschreitend zusammenbringen können und produktiv machen können für den Konflikt mit dem Kapital. Ich glaube, dass es neben den Events, wie jetzt Blockupy beispielsweise, darum gehen muss, dass wir existenzielle Fragen stellen und auf unsere Tagesordnung setzen. Dafür wäre es wünschenswert, finde ich, diese vom Standpunkt der Reproduktion aus zu entwickeln. Und diese Antworten sollten natürlich unbedingt immer oder sollten im besten Fall mit unseren Genossinnen also jenseits der BRD-Grenzen entwickelt werden, weil natürlich nationale Antworten überhaupt gar nicht produktiv oder progressiv oder vorwärtsgerichtet sein können. In dieser Krise muss es natürlich immer darum gehen, antinationale Perspektiven zu entdecken und zu entwickeln. Und genau. Ja, ich mache jetzt erstmal hier einen Schluss und hoffe auf eure Fragen und Diskussionsbeiträge. Ja. Gibt es denn erstmal Nachfragen? Ja, ich würde das Beispiel, das du am Anfang oder die Beispiele, die du am Anfang genannt hast, dann doch noch interessieren, wie weit zum Beispiel Beispiele wie Stuttgart 21, wie weit diese sozusagen in diese Produktionskrise einfügbar sind. Das schließt sich für mich so nicht, das würde mich interessieren. Mhm. Also ich glaube halt, dass also Stuttgart 21 habe ich auch, um ehrlich zu sein, nur so auch eingefügt, weil das so noch ein deutsches Beispiel war in diesen Großbauprojekten. Ich glaube aber dennoch, dass diese ganzen Großbauprojekte, bei denen geht es ja darum, um eine Umstrukturierung von, also Territorium, von irgendwie einem Raum. Gerade bei den Projekten jetzt in Italien und in Griechenland geht es da halt einfach ganz klar um die Zerstörung von irgendwie Wohnraum für Leute oder auch um Zerstörung von, keine Ahnung, Ackerflächen und so weiter und so fort. Ne? Und ich finde durchaus, dass das halt quasi auch die Reproduktion von Menschen, die dort leben, halt irgendwie beeinträchtigt. Also genau, und jetzt in Stuttgart ist es ja tatsächlich auch so, dass der Hauptkritikpunkt neben dem, dass es natürlich Milliarden in so ein Projekt gehen, was überhaupt gar keinen Sinn macht und die Baupläne alle auch noch nicht gar nicht richtig sind und so weiter und so fort, ging es ja schon auch irgendwie sehr stark darum, dass dieser Park, der da hinterm Bahnhof lag, also so auch Erholungsgebiet, quasi städtisches Erholungsgebiet, also für Menschen in Stuttgart war. So. Und wenn dieser Raum quasi einfach jetzt so zerstört worden ist, dann also finde ich schon, dass man da auch da die Frage stellen kann, inwieweit das halt quasi auch was mit Reproduktionsverhältnissen zu tun hat. Genau. Also es liegt jetzt nicht so 1a auf der, so auf dem Tablett, aber genau. Also ich finde, dass sämtliche Umstrukturierungen von Stadt, also auch so Gentrifizierungsprozesse und so, schon auch was mit der Reproduktion von mir, also von einem selbst zu tun hat. Also die krassesten Beispiele, die ich jetzt irgendwie in Berlin auch so mitbekommen habe, wo eine ältere Frau geräumt worden ist, also zwangsgeräumt worden ist vor ein paar Wochen und sie hat das ja auch irgendwie angekündigt, dass sie nicht genau weiß, ob sie diese Zwangsräumung übersteht, weil diese Menschen werden ja, also sie haben halt jahrelang in ihrem Kiez gewohnt, sind halt vielleicht mittlerweile älter, haben halt irgendwie ihren Arzt und ihre lebensnotwendigen Strukturen so um sich und sollen jetzt irgendwie in einen anderen Kiez, wo sie halt überhaupt gar keinen Kontakt haben, keine Netzwerke und so weiter und so fort. Also diese Frau ist halt gestorben nach ihrer Räumung und ich glaube halt schon, dass diese ganzen Umstrukturierungen sehr wohl sehr stark in die Lebensverhältnisse eingreifen. Ja. Also ich bin bei Stuttgart 21 und bei dieser Bewegung gegen die Hochgeschwindigkeitszug in Italien sind ja auch ökologische Aspekte dabei. Das ist ja auch eine längerfristige Reproduktion der Menschheit sozusagen. Aber das mal an. Ich wollte eigentlich etwas anderes raus. Ich habe eher den Eindruck, dass der Reproduktionsbereich zunehmend durchkapitalisiert wird. Also dass viel mehr aus dieser nicht entlohnten Bereich in eine Lohnarbeit oder eine Erwerbsarbeit umgeformt wird. Also ob das jetzt über ein Lohnarbeitsverhältnis ist oder auch eine Selbstständigkeit. Also gerade in diesem Wellnessbereich und so machen sich ja total viele Leute selbstständig und naja, der Arbeitskräftemangel in der Pflege ist ja auch schon sprichwörtlich. Also es stimmt auf jeden Fall, dass es halt einfach ein sehr, sehr großer Teil quasi so verwertet wird mittlerweile. Also das, was früher oder in den 70ern, wo irgendwie noch eine andere Generation von Feministinnen quasi zu Recht das sichtbar gemacht hat, diese Arbeit, da ist mittlerweile ein enormer Teil abgewandert und ist quasi in Lohnarbeit verformt worden und hat mittlerweile die Form von Lohnarbeit, das stimmt. Ich glaube aber immer, also es gibt immer noch einen Kern an unentlohnter Reproduktionsarbeit, die auch, glaube ich, nicht so einfach in Wert setzbar ist. Das ist jetzt auch so ein bisschen eine steile These, aber das ist auch so ein bisschen die These, die mich trägt. Ich glaube, solche Fragen tatsächlich von Versicherung, sich irgendwie um sein Mietverhältnis kümmern, sich um seine Gesundheitsvorsorgung zu kümmern und so weiter und so fort, sich halt permanent als Prekäre alle 2 Wochen um einen neuen Job zu kümmern zu müssen. Das sind alles Fragen, die, das ist Arbeit oder andere nennen es Tätigkeit, ich nenne es irgendwie bewusst Arbeit, weil ich es als Arbeit sichtbar machen will. Die auch nicht so verschwinden und die immer noch notwendig sind oder auch die Herstellung von oder sich ernähren. Also es sind einfach Sachen, die fallen nicht weg. Also man muss halt immer noch nach Hause kommen und Wäsche waschen, sich Essen machen und so weiter. Und das sind Sachen, die fallen nicht weg. Essen machen kann man sich auch einkaufen im Bereich Coaching, Lebensberatung, Ernährungsberatung und so, da gibt es auch. Das stimmt, aber man muss auch immer aufpassen, auf wen die zutreffen. Ich glaube nämlich, dass das halt auch klassenspezifisch ist. So, ne? Also weil sich so ein Coaching oder sowas oder halt irgendwie in den Super-Bio-Markt gehen und sich da irgendwie ein fertiges, geiles Panino mit Büffelmozzarella zu kaufen und so, ne? Also das ist halt, das können halt auch nicht alle. Das ist tatsächlich halt auch eine Klassenfrage, also wer sich da was leisten kann und wer für was halt schon irgendwie noch selber zuständig ist und das selber halt regulieren muss. Ein letzter Anlass im Coaching kann auch von Jobcenter vor Ort werden. Das ist sogar in Köln ziemlich verbreitet. Ernährungscoaching dann, oder? Das geht sogar so weit, ja. Bei U25 Sachen gibt es das. Ich habe noch eine Frage zu quasi eine Frage nach der Praxiserfahrung. Also du hast ja selber angesprochen, Alltagskämpfe oder halt jenseits, die Kritik sozusagen jenseits von Events tragen und dann nochmal konkret diese Kindergartenplatzgeschichte. Und da würde mich interessieren, ob du oder ihr Erfahrungen gesammelt habt und wenn ja, welche von diesem Drahtseilakt sozusagen diese Möglichkeiten zu nutzen, weil das ist ja auch so ein sehr kommunales Thema, ne? Und das betrifft ja als halt quasi die bürgerliche Kleinsteinheit der Familie, dass man da wirklich mal andere Leute erreichen kann, auch sozusagen aus deinem Sumpf, ich glaube, sowas schreibst du auch in einem Artikel, da herauskommen kann. Das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber auch schon versucht, dieses Revolutionäre jetzt vielleicht nicht in jedem Satz irgendwie zu transportieren, aber dafür zu sorgen oder zu versuchen, dass wenn man jetzt eine Petition für mehr Kindergartenplätze erreicht, dass dann die Leute nicht aufhören, nach Hause gehen. Also wie gesagt, es ist auf jeden Fall schwierig so. Also es ist halt, also wie gesagt, einmal halt schwierig, weil es tatsächlich halt in so einem privaten Raum stattfindet und es ist halt nicht, man hat halt irgendwie nicht eine Belegschaft, die am Band steht und die man da irgendwie an einem Ort organisieren kann. So. Aber also es gibt da tatsächlich Versuche, vor allem von den also Migranten, die so in Privathaushalten arbeiten, die da Versuche, also verschiedenste Praxen schon so entwickelt haben, wie zum Beispiel, dass sie sonntags sich irgendwie an einem Ort in Singapur irgendwie treffen und eine riesen Kreuzung irgendwie lahmlegen, weil Sonntag halt der einzigste Tag ist, an dem sie halt irgendwie mal raus können aus ihrem Haushalt oder so. Ne? Ansonsten gibt es in der Pflege und im Gesundheitsbereich tatsächlich auch schon einige Bewegungen, also wo sich Beschäftigte organisieren und wo tatsächlich auch versucht wird, dass nicht nur, also sich nicht nur die Beschäftigten organisieren, sondern wo zum Beispiel auch in der Pflege oder im Gesundheitsbereich versucht wird, sich auch gemeinsam mit den Patienten zu organisieren, weil häufig ist das ja, passiert das ja auch nicht, dass halt irgendwie Angestellte im Gesundheitsbereich oder im Pflegebereich sich halt organisieren, aber diese Frage, also ihr Interesse quasi ist ja nicht losgelöst oder ist ja häufig auch schwer politisierbar oder schwer politisierbar, unabhängig von dem Interesse der Patientin oder so. Und das ist, glaube ich, auch schon ein wichtiger Schritt, dass quasi versucht wird, genau, Gesundheit und Pflege aus der Arbeitenperspektive, aber auch aus der Konsumentenperspektive quasi zu politisieren. Und da kann man, glaube ich, auch schon Schlagkraft entwickeln. Und also ich glaube, in Berlin ist unsere Selbstbefragung, die wir jetzt innerhalb der IL Berlin also gerade betreiben, erstmal natürlich ziemlich selbstreferenziell, weil wir versuchen da jetzt selber erstmal Standpunkte zu entwickeln oder überhaupt Positionierungen zu finden. Die ist, glaube ich, aber auch wichtig, um auch sicherzustellen, dass unsere älter werdenden Genossinnen mit Kindern und so weiter und so fort auch bei uns bleiben und nicht abwandern, wie das ja häufig so in der radikalen Linken auch so ist, dass es so ein Phänomen bleibt bis 30 und danach verabschieden sich gute Genossinnen mit tollen Köpfen und so. Also von daher finde ich das schon, ist das auch ein wichtiger Schritt und ich glaube halt, dass wir nur gesellschaftsrelevant werden können, wenn wir uns auch selber, also in gewissen Punkten einig sind, so in was wir fordern wollen und welche Schritte wir gehen. Und deswegen finde ich auch so eine Selbstbefragung richtig. Auch wenn andere Genossen, glaube ich, innerhalb meiner Organisation gerade anderer Meinung sein würden und sagen würden, es wäre jetzt total wichtig, dass die Queer-Feminismus AG jetzt halt irgendwie zu dem Betreuungsgeld nochmal ordentlich drauf hat und öffentlich wirksame Sachen macht und so weiter und so fort, fände ich auch wichtig. Ne? Aber ich finde es halt auch wichtig, dass wir irgendwie mal zu Potte kommen und Positionen tatsächlich finden, mit denen wir irgendwie auch schlagkräftig ins Öffentliche treten können. Und das mit der Forderung nach Kindergartenplätzen ist tatsächlich also nur ein banales Beispiel. Mir geht es auch gar nicht darum, dass ich jetzt das so unterschreiben will, irgendwie für mehr Kindergartenplätze, bla blub, sondern mir geht es halt darum, das einfach nur als Aufhänger zu nutzen, um in diese Debatte zu kommen und um sich da halt gemeinsam zu radikalisieren. Genau, also weil tatsächlich zum Beispiel dieses Betreuungsgeld hätte halt sehr viel Potenzial auch geboten, der BRD-Regierung richtig ans Bein zu pissen. So, also weil dieses Betreuungsgeld also ein Schritt ist quasi, um diesen Rechtsanspruch, den alle Menschen ab August haben werden auf Kindergartenplätze, den kann die Regierung halt überhaupt nicht einhalten, weil es überhaupt, also vor allem in Westdeutschland, überhaupt nicht genügend Kindergartenplätze gibt. Und deswegen gibt es jetzt dieses Betreuungsgeld, was aber wiederum ja auch nur auf elitäre Kreise quasi, also nur für elitäre oder gut gestellte Haushalte eine Möglichkeit ist, sich für 150 Euro im Monat quasi das Kind großzuziehen. Da hätte es halt irgendwie sehr viel Potenzial gegeben, also aus einer radikalen Position halt einiges zuzuspitzen. Ist aber nicht passiert, weil man da halt irgendwie sich nicht die Hände schmutzig machen will, weil man im Zweifel halt nicht irgendwie reformistische Forderungen oder sowas stellen möchte. Und ich glaube, um einen weiteren, also um so einen Schritt zu tun, wie du jetzt auch gerade gefragt hast, muss man sich halt überlegen, also wo man steht. Möchte man halt irgendwie weiter den Radikalkritiker oder die Radikalkritikerin sein so? Oder möchte man, also meint man das halt ernst mit der sozialen Revolution und möchte halt irgendwie größere Organisierung aufbauen, möchte mehr Menschen gewinnen, die sich halt irgendwie ihre Geschichte selbst in die Hand nehmen. Also ich glaube, da liegt erstmal eine ganz entscheidende Frage und möglicherweise muss man sich dann halt irgendwie auch mit solchen Sachen wie reformistischen Forderungen mal auseinandersetzen. So. Also ich glaube, dass ganz, ganz viel erstmal von der Haltung, also die Haltung erstmal ausmacht, mit der man vielleicht irgendwie auch in Kämpfe geht. Ja. Und ich glaube, das Einzige, was wir in der BRD, glaube ich, gerade machen können, ist tatsächlich zu versuchen, halt so Kämpfe zu verbinden und halt gemeinsam schlagkräftig zu machen. Wir hatten in Berlin jetzt gerade vor ein paar Wochen eine tolle Veranstaltung halt zu Commons und so Gemeingüter, wo wir Genossinnen aus dem Ausland auch eingeladen haben, die uns erzählt, also die halt so berichtet haben von ihren Kämpfen. Und das war super inspirierend, weil wir da auch gesehen haben, wo also ähnliche Konflikte da sind und wo tatsächlich auch so ein Handlungsspielraum, also sich so Fenster aufgetan haben, wo wir tatsächlich auch gemeinsam was tun könnten und wo wir auch Kämpfe beispielsweise in Griechenland oder Italien auch von hier unterstützen können. Und zwar nicht klassisch nur in so einem Charity-Solidaritätsgedanken, sondern tatsächlich also das auch für unsere Kämpfe hier produktiv machen könnten. Und ich glaube, so müsste man halt gucken. Okay. Also ich wollte, schließe so ein bisschen deine Ausführungen an und vielleicht eine etwas Gegenposition mit. Also 1921 hat Alexandra Kollontai eine Vorlesung für Frauen gehalten. Dann war im Moment, da waren schon ziemlich viele tot und die russische Revolution eigentlich schon mehr oder weniger verloren und das Land in Schutt und Asche. Und sie erklärt dort, wir müssen alle Lasten des Mutterseins von den Müttern wegnehmen. Die Erziehung mit dem Kind soll einfach nur ein Genuss sein. Also die totale Vergesellschaftung der Erziehung. In dieser Situation wird das als das Programm sozusagen von den Kommunisten sozusagen erklärt. Und das bringt mich dann so ein bisschen mit dem vielleicht auch mit dem Punkt mit Kindergarten jetzt dann fordern. Ich weiß nicht, ob das irgendwie so die Power hat. Also ob sozusagen das Kind, die paar Stunden, die man dann sozusagen gewinnt, an mehr Zeitsouveränität, ob das so sozusagen das wirklich ist, was für die Leute begeistern können. Oder ob wir nicht wirklich lieber nochmal diese alte Frage, war es nicht richtig, eigentlich die Vergesellschaftung der Erziehung anzugehen und die ganzen Leben zum Konsum und Leben, also auf Wohnverhältnisse neu zu strukturieren. Und ich zum Beispiel. Es ist auch ähnlich wie das Beispiel mit der Pflegearbeit kam ja auch schon. Also ich kenne Leute, die sind in der Linken, die waren mal irgendwie Altenpfleger oder Krankenpfleger, sind die jetzt aber nicht mehr, aus ziemlich guten Gründen. Und das liegt jetzt nicht nur an den beschissenen Löhnen, sondern es liegt auch daran, wie diese Arbeit läuft, was man da tun muss. Und dass das, sagen wir mal, mit den Überzeugungen, die man sonst so vertritt, nicht sehr gut zusammenpasst. Und ich glaube, wir werden jetzt nicht gelingen, dazu kriegen, die jetzt irgendwie ein bisschen hart sind und nebenbei noch schwarz arbeiten, hey, mach mal wieder deinen Altenpflegerjob und wir kämpfen dann um 2 Euro mehr. Sondern das ist ja, die Linke flüchten ja aus solchen Jobs, reihenweise. Ne? Und das heißt, wir müssen da schon ein bisschen radikal sein, müssen gucken, dass wir irgendwie in solchen Bereichen halt so ein ganz anderes Programm, wie, weiß ich auch nicht, mir sehr schwer vorzustellen, aber ich glaube, das müsste, glaube ich, eher wir daran arbeiten. So. Ganz cool, wenn ich direkt anschließe, passt vielleicht ganz gut. Also ich hätte ja ganz anders angefangen in einer anderen Zeit, in den 70er Jahren, und hätte jetzt was ganz Ähnliches zitieren können aus den 70er Jahren, das du mit Sicherheit kennst. Also die Sachen aus der neuen Frauenbewegung waren ja auch genau mit so einem Impetus versehen, zu sagen, wir müssen die Alltagsfragen lösen, wir müssen gucken, dass wir also praktisch auch unser Leben umorganisieren. Das kann nicht alleine auf den Schultern der Frauen die Reproduktionsarbeit getragen werden, das geht nicht und das wollen wir auch nicht. Deswegen hat es zum Beispiel so etwas wie eine Kinderlebenbewegung gegeben. Also was nun unmittelbar an deiner These, wir arbeiten an den praktischen Forderungen, die sozusagen den Frauen einen unmittelbaren Nutzen bringen. Da in diesen Kämpfen verorten wir uns. Und das finde ich auch jetzt im Gegensatz zu Alex, finde ich erstmal richtig, das zu tun. Allerdings, das finde ich wirklich sehr wichtig, war das damals auch in der Frauenbewegung und auch bei den Männern, die das richtig fanden, natürlich immer verbunden mit der Kritik der Kleinfamilie und überhaupt eine Kritik dieses ganzen bürgerlichen Lebensmodells. Weil wir immer gesagt haben, und das ist auch eine Sache, eine Debatte, die ich jetzt gerade bei den jüngeren Genossinnen und Genossen vermisse, weil wir immer gesagt haben, die Lebensverhältnisse in einer Kleinfamilie sind zerstörerisch, weil sie ein Abbild des Kapitalverhältnisses sind. Ein unmittelbares Abbild. Und sie zerstören irgendwie, zwingen besonders die Frauen dazu, in Lebensverhältnissen zu leben, in denen sie nicht leben wollen und zu Recht nicht leben wollen. Und wie können wir das überwinden? Indem wir Modelle schaffen, von Lebensformen schaffen, wo das aufgebrochen wird. Und ein Punkt davon ist praktische Solidarität. Und das passiert natürlich in einer Krisensituation immer eher. Also da ist sozusagen, ich stelle mir das in Griechenland vor, wenn Menschen irgendwie sich keinen Englischunterricht für ihre Kinder mehr leisten können, dann wird das in der Nachbarschaft organisiert. Das passiert da natürlich jetzt öfter, als das gerade hier passiert. Aber sowas im Stadtteil zu probieren, sowas im Stadtteil zu versuchen, das finde ich wirklich einen sinnvollen Punkt. Das ist mein Alltag, meine Praxis, aber immer mit der Idee und immer auch mit dem, die Leute, die mich hier kennen im Stadtteil, wissen, dass ich dagegen bin, die Verhältnisse hier aufrechtzuerhalten und irgendwie nicht nur für den Kindergartenplatz kämpfe, sondern dafür bin, dass irgendwie die Erziehung ganz anders organisiert wird. Also das muss immer zusammengehören. Und das war jetzt keine Kritik, sondern einfach nur eine Beschreibung, dass es das ja schon häufiger in der Geschichte gegeben hat. Ich habe jetzt gar nicht an Alexander von der Drei gedacht, da hat Alex völlig recht, finde ich. Aber das habe ich selber erlebt. Also das gibt es auch in der sozusagen in Übersicht gesagt. Also ich weiß manchmal ehrlich gesagt nicht, ob ich es frustrierend oder traurig oder was auch immer ich das finde, dass diese Fragen halt tatsächlich, also schon 1921, also gestellt worden sind und ja auch davor schon. So, ne? Also ich meine, mit einer Konsolidierung der kapitalistischen Produktionsweise sind diese Fragen halt durch die erste Frauenbewegung dann halt irgendwie auch vor allem nochmal durch die proletarische Frauenbewegung und so weiter halt auf die Tagesordnung gekommen. Das sind jetzt keine neuen Fragen, die ich euch referiert habe oder so, ne? Also ich finde halt, dass ich halt viele Sachen durch die Krise nochmal zuspitze und ich finde halt vor allem gerade so diesen Blick ins Private zu werfen, halt das spitzt sich halt gerade in dieser Krise nochmal zu. Also weil sich halt tatsächlich diese ganzen Kämpfe zeigen halt, es dreht sich nicht nur um Lohnarbeit, sondern halt irgendwie es spitzt sich halt irgendwie gerade einiges in den Lebensverhältnissen nochmal drastischer zu. Und ich glaube, dass es allgemein darum gehen muss, also auch eine alte Forderung der feministischen Bewegung, irgendwie Arbeit, also der Arbeitsbegriff muss erweitert werden und Arbeit muss irgendwie gesellschaftlich umverteilt werden, und zwar unabhängig von Geschlecht oder Herkunft und so. Das ist jetzt nun auch eine alte Forderung, aber die gehört im Prinzip heute auch nochmal mehr denn je auf die Tagesordnung, wo wir uns wahrscheinlich auch als linke Bewegung mal darüber verständigen müssen, was wir eigentlich mit Arbeit meinen, was wir darunter überhaupt fassen und was nicht so. Und gerade auch mit dem Beispiel, was du auch nochmal mit der Pflege aufgemacht hast und dass viele diese Arbeit nicht machen wollen. Also ja, Pflegearbeit ist hart und anstrengend, so ein Kind zu erziehen. Keine Ahnung, wer das von euch schon gemacht hat oder wer vielleicht ein Kind mit großzieht oder das ist auch richtig viel Arbeit. Und tatsächlich, es gibt einige Wissenschaftlerinnen, so Ökonomen, die versuchen, so Zeitraster, also Zeitbudgetstudien quasi auch aufzustellen und quasi versuchen zu erfassen, wie viel Arbeit quasi Lohnarbeit ist und wie viel Arbeit, also versuchen quasi so diese Reproduktionsarbeit zu quantifizieren. Und das ist, ich glaube, ums 1,7-fache halt höher als Lohnarbeit, so diese Reproduktionsarbeit, die da stattfindet. Also es gibt da sehr, sehr viel Kritik auch an diesen Zeitbudgetstudien und was die da erfassen und was nicht so, aber es reicht, glaube ich, schon, dass man sagt, es ist sehr, sehr viel Arbeit, die da anfällt und die da gemacht werden muss. Und Ich glaube, man kommt halt einfach um diese Notwendigkeit nicht rundherum. Und wenn man halt irgendwie gerne also Politik Seite an Seite mit irgendwie Genossinnen, also mit Frauen machen möchte, und dann müssen diese Fragen halt tatsächlich irgendwie auf die Tagesordnung, und es muss gefragt werden, wie diese Arbeit, also auch diese Arbeiten, die wir vielleicht nicht alle so gut machen wollen und können und so, wie die halt umverteilt werden können und wie die halt also in Anerkennung zueinander auch umverteilt werden können. Und dafür bedarf es halt eine ganz andere Form von gesellschaftlicher Organisierung. Also deswegen meine ich auch so, dieses Kollektiv und also das Kollektiv und das Öffentliche sind so wichtig. Also es braucht halt irgendwie einen Raum oder eine Sphäre, wo darüber gestritten, diskutiert werden muss und also was es für Arbeit halt braucht, was es für Bedürfnisse gibt in der Gesellschaft, wie die halt irgendwie befriedigt werden können, wer diese Arbeit macht und wie man das halt irgendwie anerkennt, umverteilt. Also natürlich muss halt irgendwie auch im Kommunismus irgendwer das Klo sauber machen. So, das ist jetzt auch nichts Neues. Und darüber muss man, aber diese Frage stellt sich ja nicht erst im Kommunismus, sondern tatsächlich auch schon viel eher. Und also ich weiß jetzt nicht, wie es euch geht, so, aber also mir macht das zum Beispiel, also ich mache mir zum Beispiel schon auch ab und an Gedanken so um Frage von Altersvorsorgung und so weiter. Was mache ich eigentlich, wenn meine Eltern krank werden irgendwann mal? Ich meine, ich wohne ganz woanders als meine Eltern und so weiter und so fort. Und das sind alles tatsächlich Fragen, die mich auch herumtreiben. Und ich würde die halt sehr, sehr gerne auch in meinem Kollektiv, in meiner Organisation besprechen, weil ich es leid bin, dass ich die halt irgendwie individualisiert tragen muss. Bei meiner Genossin geht es genauso. Die treiben halt genauso alle diese Fragen rum. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob du mir so eine bestimmte Frage gestellt hast. Habe ich jetzt irgendwie schon wieder vergessen. Aber was mir, glaube ich, nochmal ganz wichtig ist, auch irgendwie nach dem Beitrag von Micha, genau, Alltagsfragen gehören auf die Tagesordnung, hat die feministische Bewegung auch vor 30 Jahren schon gemacht. Und es müssen vielleicht Momente geschaffen werden, die Frauen Nutzen bringen. Ich möchte nochmal mit Ausdruck sagen, dass es mir nicht nur darum geht, die Frauen Nutzen bringen. Ich habe nämlich auch gerade das Gefühl, ich werde nämlich häufig angefragt, ob ich irgendwie zu Krise und Geschlechterverhältnissen was sagen kann. Dann sage ich immer so, eigentlich arbeite ich zu was anderem, ich arbeite lieber zu Krise und Reproduktionsverhältnissen. Und ich habe das Gefühl, dass gerade in dieser Krise also durchaus auch einiges an Potenzial liegt, so eine permanent konstruierte Zweigeschlechtlichkeit zu überwinden, weil viele dieser Alltagsfragen, die sind nicht nur frauenspezifisch. Also, ne, also wie gesagt, die Frage, wie ich mich irgendwie versorge, wie ich mich irgendwie krankenversichere nach dem Studium und so weiter und so fort oder ohne einen Normalarbeitsvertrag und so weiter, wie ich meine Miete zahle, wer meine Wäsche wäscht, das sind alles Fragen, die treiben uns, egal welches Geschlecht, halt rum. Wie gesagt, es lässt es halt irgendwie nochmal so ein viel stärkerer Druck, glaube ich, auf weiblich sozialisierten Menschen, aber das ist jetzt irgendwie kein Frauenthema, und ich glaube, dass es halt auch für die radikale Linke gut wäre, dass vielleicht auch die männlich Sozialisierten mal fragen, wo das sie eigentlich auch betrifft, weil das immer so zu behandeln als ein Frauenthema, ich glaube, das funktioniert so nicht weiter. Und ich glaube, wir wären auch viel schlagkräftiger, wenn wir sie halt irgendwie gemeinsam einklagen würden. Gerade auch, um diesem bürgerlichen Kleinfamilienkonstrukt was entgegenzusetzen. So. Es stimmt, also so richtig debattieren wird das ja nicht mehr so richtig debattiert. Ich kann nur, im Ausland sehe ich das auch, also gerade in Italien oder so, wie es einen enormen Rückzug ins Private wieder gibt. Der ist natürlich halt auch dadurch bedingt, dass es halt keinen Sozialstaat so gibt, der einen irgendwie auffängt oder noch weniger auffängt als hier. Da ziehen halt irgendwie die Leute wieder zurück in ihre Familien. So. Da ist die Familie halt der Sozialstaat. So. Aber auch hier in Deutschland, finde ich, sieht man halt, wie sich so zurückgezogen wird ins Private, sich so ein Häuschen gebaut wird oder so eine Wohnung, zusammen ein Kind haben und eine klassische Kleinfamilie hat schon wieder an Aufwind gewonnen, ist mein Eindruck. Und keine Ahnung, inwieweit man da in der radikalen Linken das auch wieder mehr auf die Tagesordnung setzen sollte, tatsächlich. Das. Da hinten noch eine Meldung? Ich würde das nochmal unterstützen mit dem Was machst du, wenn du da wirklich Pflegefall wirst? Wenn du ein bisschen Kohle hast, kannst du es dir leisten, die polnischen Pflegekräfte anzuheuern, die für 40 Euro einfach das machen oder 50 Euro. Die Pflegedienste kannst du nicht bezahlen, da brauchst du schon richtig Kohle. Und dann geht es darum, du machst es selber. Wir waren 5 Geschwister, 3 Frauen, 2 Männer, wir haben es leiblich aufgeteilt, aber unter dem Strich haben die Frauen mehr gemacht. Und das ist durchgängig so. Und ich habe das, also wenn ich mich umlaufe, schon, also ich habe relativ viel gemacht, wenn mein Anspruch auch so ist. Und weil das auch zwischen uns Geschwistern, weil wir alle links sozialisiert sind, war das irgendwie nicht die Frage. Aber aus der Nummer hier rauszukommen, zu sagen, eigentlich müsste das vergesellschaftet werden, hatte ich von Männern vorgetragen, wenn sich verabschieden, daraus habe ich verantwortlich, ich bin dafür mein Glück. Und zwar scheißegal, was für ein Verhältnis ich zu dir habe. Wenn ich nicht will, dass sie abgeschoben wird in so einem Ding, was man dann Gott überall sehen kann und das immer dann noch viel rassischer erzählen, ich will arbeiten, wenn ich das nicht will, und das könnte ich wirklich höchstens meinen allerschlimmsten Feind, das kann meine Mutter nicht sein, nur draußen gefallen. Dann muss ich ein Verhältnis entwickeln in einer konkreten Situation. Und natürlich würde ich mir wünschen, in einer Organisation, die solidarisch ist, dass auch noch meine Genossinnen und Genossen, wenn die näher dran sind, da zum Beispiel einspringen. Das wird aber im Moment, wird man das auch in linken Strukturen in Ausnahmefällen erleben. Also von daher, die Diskussion ist unglaublich interessant. Und das ist keine Frage von Zeitbudgets, sondern es ist eine Frage, was für ein Verhältnis habe ich zu den Menschen. Das Zeitbudget, das ist die eine Frage. Natürlich, wenn ich voll arbeite, kann ich nicht gleichzeitig in die Mutter pflegen. Aber die Frage, die dahinter steht, geht um Menschenbild. Aber was da komme ich nicht raus, wenn ich sage, es müsste solidarisch organisiert werden, wenn ich nicht einen Schritt mache, es anzufangen. So. Also ich wollte das auch nochmal verstärken, zu bedenken geben. Aber du hast jetzt, also ich habe dich jetzt richtig verstanden, du wolltest jetzt schon nochmal deutlich sagen, also diese Arbeit wird größtenteils von Frauen gemacht, so. Aber würdest du dich quasi dagegen aussprechen, jetzt so eine Vergesellschaftung dieser ganzen Arbeit irgendwie einzufordern? Oder, weil nein, ich würde die immer einfordern, aber als einen Schritt davon kann ich nicht sagen, ich pisse mich raus. Ich fordere die Gesellschaft, Vergesellschaftung ein. Und wenn es konkret meine Mutter ist, dann ist meine Schwester das machen. Ja. Oder zahle die polnische Anführungszeichen Perle. Vielleicht ein bisschen mehr arbeiten und dann nichts bezahlen kann. Das ist absurd. Ich wollte nur sagen, zu so einer Vergesellschaftung, du hast erstmal ein konkretes Verhältnis zu den Menschen, um die es geht. Und dazu muss ich mich verhalten, egal ob es schon vergesellschaftet ist oder nicht, sonst werde ich niemals zu den Punkt kommen, ernsthaft und für andere glaubwürdig eine Vergesellschaftungsdebatte praktisch werden zu lassen. Das meinte ich. Aber im Grunde verstärken für das, was du was. Weißt du, was dazu sagen? Also ich kann auch zusammenfassen, ich als Typ muss mich zuständig machen. Ja, also ich mich von Frauen zuständig machen lassen. Also wir hatten also diese Diskussion. Sind ja zum Beispiel auch aufgetreten, als, also wenn wir zum Beispiel. Als radikale Linke darüber geredet haben, ob wir sowas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen gut finden, auch beispielsweise als einen feministischen Schritt hin zu, dass da quasi auch eine Umverteilung von Arbeit drin angelegt sei, beispielsweise. Also wenn man irgendwie ein bedingungsloses Grundeinkommen hätte, dann läge darin auch das Potenzial, Arbeiten anders umzuverteilen und anders sich aufzuteilen. Und da kam auch zu Recht die Kritik auch von einigen Feministinnen, nur wenn wir irgendwie ein bedingungsloses Grundeinkommen haben, wird es noch lange nicht so sein, dass die Typen irgendwie den Müll runterbringen. So, ne? Also nur um das nochmal so runterzubrechen. Und das stimmt natürlich. Und ich kann da jetzt so schwer was dazu sagen, weil ich irgendwie seit Monaten und Jahren irgendwie mit der Genderkeule durch meine Organisation renne, so, und aber darauf auch irgendwie selten Lust habe, sondern ich glaube halt, also so wie du das jetzt gerade vorgetragen hast, ich es bräuchte halt, eigentlich bräuchte es halt auch wieder mehr so vielleicht autonome Männer-Diskussion um solche Fragen, also wo man sich mal darüber verständigt, welche Rolle man eigentlich hat in dieser Gesellschaft und welche Arbeiten man macht und welche Arbeiten man nicht macht und wer die dann macht, wenn man sie nicht selber macht, so. Oder, also weil ich kann da gerade so schwer was aus meiner Position zu sagen, weil ich kann nur sagen, ja, also diese Arbeit wird größtenteils von Frauen gemacht und Silvia Federici hat das ganz gut in ihrem letzten Buch aufgeschrieben, dass diese Arbeit wird halt, also wieder allen Trotz machen, dass Frauen und zwar nicht, also Frauen, also können das halt vielleicht nochmal viel schwerer verweigern, diese Arbeit zu machen, sondern sie machen sie halt, weil ihnen was dran liegt, an ihren Familien, an ihren Kindern, an ihren Angehörigen oder so. Deswegen machen sie diese Arbeit und gewährleisten halt quasi diese Reproduktion, diese permanente Reproduktion. Und Männern ist es vielleicht nochmal viel eher möglich, das halt zu verweigern oder halt einfach, ne, das nicht zu machen. Ich kann da halt gerade schwierig was anderes zu sagen, außer dass es halt irgendwie halt auch ein Schritt quasi der männlich Sozialisierten irgendwie genossen bedürfte, so, um da halt voranzukommen, glaube ich. Es gab jetzt noch drei Meldungen. Ich würde gerne die vorziehen, die noch nichts gesagt haben. Ja, ich habe gerade mal eine ganz kurze empirische Erhebung über das politische Kollektiv gemacht, was ihr jetzt hier gerade darstellt. Und bin dazu gekommen, dass wir so etwa 32 Personen sind. Und davon, wenn man nicht zu nahe treten, und so knapp ein Viertel nur Frauen darstellen. Und in meiner politischen Erfahrung ist das so eine ganz normale Situation, nicht mal eine besonders schlechte Situation, nicht mal ein besonders schlechtes Verhältnis, sieht manchmal auch ein bisschen trauriger aus. Und in dem politischen Kollektiv, wo ich hier in Köln regelmäßig aktiv bin, haben wir eine vergleichbare Situation und vergleichbare Probleme. Und mich würde mal interessieren, was deine Einschätzung ist, woran das liegt, das damit zu tun hat, dass Frauen durch die mehrfache Belastung und mehrfache Ausbeutung, der sie im Kapitalismus unterworfen sind, die Gelegenheit weniger wahrnehmen können, sich politisch zu aktivieren, oder ob es damit zu tun hat, dass Frauen in ja, linken Ideen keine Lösung für ihre Probleme sehen und sie deswegen besonders bei linken Veranstaltungen weniger anzutreffen sind. Und wenn das Verhältnis zwischen Frauen und Männern hier bei uns jetzt ausgeglichen wäre, dann wären 24 Leute mehr hier. Und ja, gut, wir hätten noch Schule genug, aber es wäre dann halt schon eine ganz andere Stimmung, eine ganz andere Atmosphäre. Und ich denke, dass wir eben auf sehr viel Potenzial verzichten, wenn wir es nicht schaffen, Frauen gleichermaßen für politische Aktivitäten zu mobilisieren wie Ja, da kann ich mich nur anschließen. Ich glaube auch, dass wir uns da einiges an Potenzial vertun. Und ich, also wie gesagt, also ich glaube tatsächlich auch nochmal, dass Standpunkte, die aus einer feministischen Perspektive entwickelt werden, halt also wirklich auch nochmal um einiges radikaler sind, als halt irgendwie also vermeintliche Radikalkritik an halt irgendwie Kapitalstaat und Arbeit, so, das war's. Also, ne, ich glaube halt, dass wenn man sich so feministische Standpunkte anguckt, dass man da tatsächlich auch nochmal eine viel, viel schärfere Kapitalismuskritik irgendwie formulieren kann. Und das ist also, und dass alles andere halt eigentlich auch nur verkürzt ist. So, und woran liegt es, dass Frauen jetzt hier weniger sitzen? Oder, also, ich glaube, das liegt an ganz vielen Dingen. Das liegt irgendwie einmal daran, dass die radikale Linke, glaube ich, also halt einfach ein männerdominierter Haufen ist, dass irgendwie viel an, also viel irgendwie auch über so Formen läuft, die halt irgendwie Frauen tendenziell oder vielleicht irgendwie auch ausschließender ist oder so, oder dass es halt irgendwie auch Strukturen gibt, sogenannte Makrostrukturen, die es halt irgendwie auch weiblich sozialisierten Genossinnen halt irgendwie auch erschweren, da irgendwie dran teilzuhaben oder so. Oder es halt nicht so einfach ist wie für Typen vielleicht. Und tatsächlich ist es so, also jetzt auch im Gespräch mit vielen älteren, also Genossinnen, jetzt so gerade in Berlin, die leider jetzt irgendwie nicht mehr so richtig politisch aktiv sind, die halt so genug zu tun haben mit ihrem Leben und ihrer Arbeit, die sagen halt tatsächlich, dass die politische Praxis sich halt so weit von ihrem eigenen Leben entfernt hat und dass wir halt, also die Sachen, die halt bearbeitet werden, halt nichts mit ihren Bedürfnissen zu tun haben oder nichts, also tatsächlich keine Lösungen oder sowas jetzt anbieten oder ihnen auch nicht helfen oder sowas so für ihr Leben. Und mein Eindruck ist, das spitzt sich halt irgendwie auch gerade in dieser Krise halt irgendwie nochmal zu. Ich weiß nicht, ob das jetzt so ein subjektiver Eindruck ist oder so, aber dass halt so, dass schon einige Genossinnen das so deutlich machen, dass das, dass man da halt gerade keine, dass man halt einfach keine Politik irgendwie an ihren Lebens- und Arbeitsverhältnissen entwickelt oder sowas, oder das, wie du halt auch gesagt hast, ne, dass sie halt gerade keine Lösung so richtig für ihre Probleme entwickeln. Und ich glaube, ich weiß auch gar nicht, ob dieses Bewusstsein, so wie du das gerade sagst, man vertut sich was, also man vertut sich was an Potenzial, wenn man nicht darauf achtet als linke Organisierung, dass beispielsweise auch weiblich Sozialisierte da mit partizipieren können oder mit teilnehmen können. Ich weiß gar nicht, ob das alle so teilen in der radikalen Linken. Ne? Ich habe auch häufig so das Gefühl, wenn so feministische Themen angesprochen werden, dann passiert so dies hier, dieser Wackeldackel. So, ja, es stimmt schon und ja, und das muss auch noch irgendwie eingebracht werden, aber das führt nicht dazu, dass es ernsthaft also ins Bewusstsein eingeht und ernsthaft diese Haltung vertreten wird. So. Weil wäre das so, dann wäre auch jetzt hier die Situation vielleicht nicht so. Ne? Und also ich kann das auch nur immer wieder so sagen, natürlich habe ich jetzt irgendwie als Frau in meiner politischen Arbeit auch immer noch mal einen doppelten Kampf zu führen oder also immer noch mal einen Kampf mehr zu führen als mein männlicher Genosse an meiner Seite. So. Weil natürlich sind auch meine Organisierungen nicht frei von den Herrschaftsverhältnissen, die da draußen sind. Also meine politische Organisierung ist ja nicht irgendwie was Abgetrenntes von dieser Welt da draußen. So. Meine politische Organisierung und meine Genossinnen, wir sind alle Kinder irgendwie kapitalistischer Sozialisierung und so. Und natürlich sind halt irgendwie Widersprüche auch innerhalb unserer Organisierung und so. Und deswegen hat man als Frau auch immer noch mal einen doppelten Kampf in der eigenen Organisierung oder in der eigenen politischen Gruppe halt irgendwie zu führen. Und das ist nicht immer so einfach. Du hattest dich ja noch gemeldet. Man kann es ja auch so sehen, es ist ja interessant, dass sich plötzlich dreimal so viele Männer für Reproduktionsarbeit interessieren als Frauen. Aber das ist politisch. Ich wollte mal was anderes einbringen. Also es wundert mich so ein bisschen, dass dieses Stichwort Hausfrauenlohn noch gar nicht aufgetaucht ist, wo zu viel über die 70er Jahre gesprochen wurde. Das wäre auf jeden Fall mal erwähnenswert, dass es so Forderungen mal gab, auch wenn die heute ziemlich in Vergessenheit geraten sind. Vielleicht, was du gesagt hast, als Teil des bedingungslosen Grundeinkommens, könnte man das da drunter fassen. Wobei ich auch eher für die nichtstaatlichen Lösungen bin und frage mich nur, wenn ich jetzt in die linksradikale Szene gucke, die ist ja doch zumindest hier in Köln eher mit autonomen Jugendzentren beschäftigt, die eher subkulturell ausgerichtet sind. Und sich nicht unbedingt darum kümmert, dass Kindergärten und Altenheime besetzt werden, höchstens wenn sie leer stehen. Also mit wem da überhaupt zusammen was gemacht werden soll, jetzt da aus eurer Perspektive sozusagen, was da jetzt die potenziellen Mitmachpartner und Partnerinnen sind. Und insgesamt frage ich mich so ein bisschen, was mich das Ganze jetzt motivieren soll, vor die Europäische Zentralbank in Frankfurt zu ziehen. Also widerspricht dem eigentlich nicht. Okay. Also erstmal dieses Lohn für Hausarbeit. Genau, also ich habe ja die Maria della Costa kurz erwähnt, die quasi so die Speerspitze der italienischen Feministin war und gesagt hat, die Reproduktionsarbeit ist quasi der Ursprung der Mehrwertschöpfung für das Kapital. Und daher ist ja quasi auch so dieser Lohn für Hausarbeit entstanden, also quasi als politische Kampagne einzufordern, dass dieser Hausarbeit halt entlohnt gehört. In der feministischen Debatte heute also ist das natürlich irgendwie total wichtig, dass man sich das anguckt, irgendwie auch als Zeitzeugnis. Dennoch gibt es da halt überwiegt, also einmal wird festgehalten, dass es war richtig, weil damit quasi mit dieser Kampagne diese Arbeit überhaupt erstmal sichtbar gemacht worden ist. Und das war ja quasi auch so der wichtigste Punkt für die Genossin, dass das auf die Tagesordnung zu setzen, dass diese Arbeit überhaupt erstmal sichtbar gemacht wird und halt irgendwie gesagt wird, diese Arbeit existiert und das ist, die ist total wichtig und wir wollen halt auch, dass die anerkannt wird. Als Anerkennungsform haben sie halt den Lohn gewählt. So, ne? Und ich habe ja eben schon davon geredet, dass es halt total wichtig ist, also bei dieser ganzen Diskussion, dass es auch darum gehen muss, um die Anerkennung von solchen Arbeiten halt zu reden. So, ne? Und ob da jetzt halt der Lohn die richtige Form ist, weiß ich nicht, weil die Kritik, die jetzt man jetzt natürlich heute auch mit historischem Abstand irgendwie formulieren kann, ist einmal, dass, also wenn es jetzt irgendwie einen Lohn für Hausarbeit gibt, ist noch immer nicht geklärt, dass das dann halt wieder Frauen größtenteils machen. So, ne? Das ist halt die Kritik, die ist da, die jetzt auch so heute mit, wie gesagt, zeitlichem Abstand formuliert wird. Genau. Weil es ist ja halt auch so, Pflegeberufe und so weiter und so fort. Also, da gibt es ja schon auch zunehmend auch Männer, die in diese Berufe gehen, aber die, also trotz alledem wird diese Arbeit ja auch immer noch größtenteils an Frauen verteilt. Und wie kann man quasi Forderungen aufstellen, die zwar diese Arbeit anerkennen und diese sichtbar machen, aber die auch dafür sorgen, dass diese Arbeit anders umverteilt wird und halt eben nicht wieder geschlechtlich und rassistisch irgendwie umverteilt wird. So, ne? Da sollte man sich auf eine, also müsste sich auf eine Spurensuche begeben werden. Genau. Und warum sollte Wasser das jetzt mit Blockupy zu tun? Also es ist ja so, dass wir uns für Blockupy auch im letzten Jahr entschieden haben zu machen, weil wir finden, dass es wichtig ist, dass es irgendwie aus dem Herzen der Bestie, quasi aus der BRD, irgendwie ein Zeichen geben muss, dass hier irgendwie auch was passiert. Wir haben nicht solche Kämpfe wie in Südeuropa, weil in der BRD, also der ganze, der Staat, Produktions- und Reproduktionsweise funktionieren anders so. Und wir haben es hier auch nochmal mit einem ganz anderen ideologischen Feind zu tun als vielleicht in Südeuropa. Es gibt eine ganz andere Tradition und Geschichte auch von sozialen Kämpfen. Es gibt irgendwie Westdeutschland und Ostdeutschland noch immer noch. Das sind alles so Sachen, weswegen Widerstand hier in der BRD halt einfach anders aussieht als in anderen Krisenländern. Außerdem geht es uns ja natürlich auch noch verhältnismäßig gut hier. Und trotz alledem war es uns wichtig, dass man irgendwie ein Zeichen setzt, wie wir es letztes Jahr formuliert haben, um unseren Genossinnen im Ausland die Schultern zu stärken. So. Das halte ich auch für immer noch notwendig und richtig. Man sollte halt, ich glaube, die Aufgabe jetzt für uns als Linksradikale in diesem Blockupy-Bündnis ist es halt irgendwie zu, also immer wieder darauf, also hinzuwirken, halt zu sagen, also wo dieser Kapitalismus alles funktioniert und am Werkeln ist und wo quasi unsere Kritik ansetzt. Und deswegen ist es natürlich auch total wichtig, dass auch eine queer-feministische Kritik in Frankfurt halt auf die Straße getragen wird und dass es halt eben nicht nur reicht, vielleicht hier und da irgendwie Schulden anders zu regulieren oder Finanztransfere anders zu organisieren, sondern dass halt der Kapitalismus also noch viel tiefere Wurzeln hat. Und das ist die Aufgabe der radikalen Linken. Und deswegen ist es auch wichtig, dass die radikale Linke da auch hinmobilisiert, weil es eben halt auch Akteure gibt wie Attac, Parteien und so weiter und so fort, die auch zu Recht dort irgendwie sind und da irgendwie auch hinmobilisieren, aber die man natürlich da irgendwie auch radikalisieren muss, dass das halt irgendwie keine umfassende Kapitalismuskritik ist, die sie da halt irgendwie betreiben. Das, also zum Beispiel ist halt unsere Aufgabe auch als linksradikale Bündnispartnerin zum Beispiel die Linkspartei darauf hinzuweisen, dass halt eine Umverteilen-Kampagne, die halt relativ national irgendwie gedacht ist oder relativ national angelegt ist, halt irgendwie verkürzt ist und auch einen Schritt zurückweist und so. Das ist unsere Aufgabe als radikale Linke und deswegen sollte man halt auch mit einer queer-feministischen Kritik unter die EZB. Und es ist jetzt ja dieses Jahr so, dass es auch das erste Mal auch so eine queer-feministische Mobilisierung gibt nach Frankfurt, die auch so ein bisschen teilweise zwar von Leuten auch aus der IL, aber schon irgendwie eher autonomer durch autonomere Frauen, Lesben oder Frauen-Sternchen-Gruppen quasi zustande gekommen ist, die halt auch sagen, also diese Krise hat ein Geschlecht, so diese Krise, genau, diese Krise hat ein Geschlecht und das müssen wir, wollen wir auch zeigen und wir wollen auch unsere Kritik sichtbar machen und deswegen mobilisiert man da auch nach Frankfurt. Ich finde, das war das richtige Schlusswort. Ich will das nicht noch über das Wasser machen. Also wir haben ja zum Beispiel im letzten Jahr in unserer Demo auch relativ spontan dann beschlossen, dass unser antikapitalistischer Block von Frauensternchenreihen eröffnet wird. Ich weiß es jetzt nicht, ich bin ja jetzt auch noch nicht jahrzehntelang in der radikalen Linken, vor allem nicht in Westdeutschland unterwegs, aber ich weiß halt nicht, wann es das letzte Mal einen Antikap-Block gegeben hat, der von Frauenreihen eröffnet worden ist in der BRD. Und für mich war das also schon... 80er. Genau, in den 80ern. So. Und ich finde das also... Oder für uns war das halt ein ziemlich, also für uns war das halt irgendwie ziemlich cool und hat sich gut angefühlt und uns wurde gesagt, es sah auch ziemlich gut aus. Also ich meine einfach nur, also da passiert halt gerade etwas und wir finden es halt wichtig, dass auch durch solche Momente halt, genau, vielleicht vorher Unsichtbares halt sichtbarer gemacht wird. Und wie gesagt, wenn jetzt halt Frauen irgendwie den Anti-Cup-Block eröffnen, dann ist das, wie gesagt, halt ein ganz, ganz kleiner Schritt, aber ein guter Schritt. So. Okay. Ja, genau. Also wenn es jetzt keine weiteren Fragen mehr gibt, dann finde ich auch, dass es ein guter Abschluss ist. Ein Hinweis, bevor alle aufspringen, ist auf jeden Fall nochmal, dass wir, also so eine Veranstaltungsreihe kostet auch immer Geld, deswegen würden wir uns sehr freuen, wenn ihr da vorne auch noch ein bisschen spendet. Da steht auch eine Schale, wo ihr eure Spenden reintun könnt. Veranstaltungshinweis, ich weiß nicht, was du da gerade gewedelt hast. Am Donnerstag findet hier eine Veranstaltung statt, zu dem sozusagen zu dem Gegenfeld, nämlich Produktion im Betrieb und im Betrieb und zwar auch zu politischen Streiks. Da gibt es nämlich ein neues Buch dazu und der Jörg Nowak aus Berlin, der das Buch mitgeschrieben hat, ist hier Gast am Donnerstag, hier im Naturfreundehaus um 19 Uhr und Christian Frings, den ja viele von uns kennen, der nun auch ganz viel zu dem Thema gearbeitet hat, mit uns auch hier gearbeitet hat. Die beiden diskutieren politische Streiks in Europa der Krise und ich finde das eine sehr spannende Ergänzung zum heutigen Abend. Und daran ergänzen möchte ich noch auf die zwei weiteren Veranstaltungen unserer Veranstaltungsreihe hinweisen. Und zwar einmal nächsten Dienstag in der Uni ist das, ne? Im Unikum eine Veranstaltung zu reaktionären Krisenlösungen und um 19 Uhr. Und auch um 19 Uhr am Freitag eine Veranstaltung hier zu Recht auf Stadt mit Genossen aus Hamburg.